Dokumentation. Beispiele einer Sprachgestaltung. Etwas an eigener Literatur finden Sie auf der Webseite wie folgt im Menü, kleine Kopfseite, unter dem Stichpunkt, der Baukasten, bei den Reitern dort. Landpiraten Kurzgeschichten und neuere Gedichte, sowie die Erzählung, Der Wolf in den Bergen von Adartkan, in einer Neufassung. Bhikkhus Satisfaction Gedichte, Aphorismen und Meditationen. Folk-Trash-Lieder in Stegreif als Textform sowie etwas weiteres zur Sache der Musik. Bildmeditationen, Meditationen anhand von Bildern. Herkunft Gedichte, Aphorismen und Meditationen aus der Zeit um das Jahr 2000. Tiefenrausch-Aphorismen ohne einen eigentlichen Kontext und zusätzlich noch ein paar Meditationsbücher, wie etwa das Buch Live. Des Weiteren betreibt Schneider noch zusätzliche Wikis zum Zwecke einer Sprachgestaltung. So stellt er dort jene Dinge seines eigenen Interesses in mehr oder minder großem Umfang dar. Auch diese Seiten stehen zum Lesen für Sie bereit. Für den Fall, dass einer der Links dort nicht funktionieren sollte oder gar nicht erst aufgeführt sein würde, möchte er Sie bitten, die alte, Brangasifo-Seite aufzusuchen. Diese dient noch immer als Container für nahezu alle seine Sammlungen und Wikis.